Ehret den deutschen hellen Taten. Beachtet jene, die sie euch verraten. Sie gaben ihr Leben auf für euch das Heimatland. Die vielen in Eis gelten, Sumpf und Sand. Schulter an Schulter, so sah ich sie sterben. Vielhunderttausendfach so groß das Verderben. In Schützengräben auf von Fäulnis und Tod. Da so viel Elend, Verzweiflung, Erzündung. Auf mich herunter fällt der weiche Schnee. Ich lasse los, fahr auf die große Armee. Am Tisch der Helden nehme ich nun Platz. In der Heimat weint die Frau, der geliebte Schatz. Wir starben für Deutschland, wir starben für euch. Soldaten, Kameraden, Brüder. Wir kämpfen in diesem Krieg, der uns bis hierher alles abverlangte. Wir litten, wir schlugen Schlachten, siegten und verloren. Wir lernten, was es heißt, Schmerzen zu ertragen. Wir sahen unsere Brüder vom Feind dahingemetzelt sterben. Sieht man sie nun stehen, Geräusche über die eisige Winde wehen. Auf sie hinunter fällt weiß der Schnee. Sie schritten voran, ihn auf zur großen Armee. Auf mich herunter fällt der weiße Schnee. Ich lasse los, fahr auf die große Armee. Am Tisch der Helden nehme ich nun Platz. In der Heimat weint die Frau, der geliebte Schatz. Wir starben für Deutschland, wir starben für euch. Sie stritten nur für uns, im größten Völkerring nur für uns. Sie fielen nur für uns, sie gaben ihr Leben her nur für uns. Nur für uns, nur für uns, nur für uns. Erfolg und Heimat und Erfolg.